Er beeilte sich, ihr Mut zu machen und bot ihr einen Platz ihm gegenüber am Tisch an. Sonja setzte sich, sah sich um, sah Lebesjetnikow an, das auf dem Tisch liegende Geld, blickte dann plötzlich wieder auf Pjotr Petrowitsch und wandte die Augen nicht mehr von ihm ab. Lebesjetnikow ging zur Tür, Pjotr Petrowitsch stand auf und gab Sonja ein Zeichen, sitzen zu bleiben. Er hielt Lebesjetnikow zurück und fragte ihn flüsternd, »Ist dieser Raskolnikow da? Ist er gekommen?« »Raskolnikow? Ja, er ist da. Wieso?« »Er ist soeben gekommen. Ich habe ihn gesehen.« »Wieso?« »Nun, dann bitte ich Sie ausdrücklich, hier bei uns zu bleiben und mich nicht allein zu lassen mit diesem Fräulein. Der Anlass ist unbedeutend, aber man könnte, wer weiß, was daraus schließen. Ich will nicht, dass Raskolnikow es dort seinen Damen erzählt. Verstehen Sie, was ich meine?« »Ach so, ja, ich verstehe, ich verstehe.« Glaubte Lebesjetnikow plötzlich zu erraten. »Ja, Sie haben recht. Nach meiner persönlichen Überzeugung gehen Sie in Ihren Befürchtungen wohl zu weit, aber Sie haben dennoch recht. Gut, ich bleibe. Ich werde mich hier ans Fenster stellen und werde Sie nicht stören. Meiner Ansicht nach haben Sie das Recht.« Pjotr Petrowitsch kehrte zum Sofa zurück, setzte sich Sonja gegenüber, blickte sie aufmerksam an und gab sich ein außergewöhnlich solides und sogar ein wenig strenges Aussehen, als wollte er damit sagen, »Komm ja nicht auf falsche Gedanken, Verehrteste.« Sonja wurde noch verlegener. »Zuerst bitte ich Sie, Sofja Semjonowna, mich bei Ihrer verehrtesten Frau Mutter zu entschuldigen. Es ist doch richtig, Katharina Iwanowna nimmt doch die Stelle einer Mutter bei Ihnen ein,« begann er sehr würdevoll, doch ziemlich freundlich. Er machte deutlich, dass er die freundlichsten Absichten hatte. »Ja, ja, sie ersetzt mir die Mutter,« antwortete Sonja hastig und ängstlich. »Nun, also entschuldigen Sie mich bei ihr, dass ich durch unvorhergesehene Umstände gezwungen bin, abzusagen und zu dem Totenmahl nicht erscheinen kann, trotz der freundlichen Einladung Ihrer Frau Mutter.« »Ich will es ihr sagen, ihr sofort sagen.« Und Sonja stand hastig vom Stuhl auf. »Das ist noch nicht alles,« hielt Pjotr Petrowitsch sie zurück und lächelte über ihre Einfalt und Unkenntnis des gesellschaftlichen Benehmens.